Also Schulen, die sich öffnen zu anderen Lernorten und Kontexten, wäre für mich ein ganz wichtiger Punkt. Hierhin gehört Oldenburger Wissensschnack. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hierhin gehört, eurem Oldenburger Wissensschnack. Jetzt nach anderthalb Jahren kennt ihr uns ja schon, deswegen kommen wir gleich zu unserem Gast. Das ist heute Sebastian Idel, Professor für Schulpädagogik und allgemeine Didaktik an der Uni Oldenburg. Wie sieht die Schule von morgen aus? Was können wir aus der Pandemie für unseren Schulunterricht lernen? Und was hat das mit pädagogischen Laien auf sich? All das klären wir heute in dieser Folge. Lieber Sebastian, schön, dass du heute hier bist. Ja, herzlichen Dank für die Einladung an euch. Herzlich willkommen, lieber Sebastian, hier in unserem Podcast. Und wir werfen zu Beginn natürlich als erstes einen Blick auf deine Biografie. Du hast Pädagogik, Philosophie und Soziologie in Mainz studiert und hast danach zum Thema Waldorfschulen promoviert. Wie bist du dazu gekommen? War das immer schon der Plan, auch in die Richtung zu gehen, oder hat sich da vieles über Umwege ergeben? Also, naja, so ein bisschen waren es auch Umwege, aber noch mehr waren es eher Gelegenheiten, die sich mir geboten haben und die ich dann ergriffen habe. Also man könnte ja denken, jemand, der zu Waldorfschulen und Waldorfpädagogik promoviert, hat eine enge biografische Bindung an das Thema, war möglicherweise selbst auf einer Waldorfschule. Das war bei mir aber gar nicht der Fall, sondern dieses Thema der Waldorfschulen und der Waldorfpädagogik hat sich bei mir eigentlich über eine Zusammenarbeit damals mit zwei Professoren an der Uni Mainz ergeben. Der eine von beiden, der hatte als Forschungsgebiet die Waldorfpädagogik und war einer der wenigen Erziehungswissenschaftler, die sich zu dieser Zeit damit beschäftigt haben, auch wissenschaftlich eben. Und der andere war ein empirischer Schulforscher, der damals in jungen Jahren an die Uni Mainz berufen wurde. Und beide hatten sich zusammengetan mit dem Interesse, wir müssten eigentlich mal eine richtige empirische Forschung zu Waldorfschulen machen, weil es die zu dieser Zeit so nicht gab, weil die Erziehungswissenschaft als forschende Disziplin sich mit den Waldorfschulen gar nicht so abgeben wollte. Und ich war damals auch ein junger Student oder war gerade fertig. Ich habe ja zwei Studiengänge absolviert, war so mitten im zweiten in dem Philosophie- und Soziologiestudium und habe so bei dem einen von beiden gejobbt als Hilfskraft. Ja, und dann entstand so ein Projektzusammenhang um die beiden herum und da gehörte ich dazu. Und in dem Zusammenhang ist dann quasi als Vorstudie zu diesem Projekt, aus dem später ein DFG-Projekt wurde, also ein Projekt, was von der Deutschen Forschungsgemeinschaft gefördert wurde, in diesem Zusammenhang ist dann meine Dissertation als quasi Vorstudie entstanden. Danach hast du dann ja 2011 in Bremen die Professur für Schultheorie und Schulforschung bekommen und bist dann 9 Jahre später, 2020, nach Oldenburg an die Uni gewechselt. Und dort hast du die Professur für Schulpädagogik und allgemeine Didaktik übernommen. Wie hat es dich in den Norden verschlagen und was hat dir vielleicht in Oldenburg besser gefallen? Also wie es mich in den Norden verschlagen hat, wie das halt so ist, wenn man in so einer akademischen Laufbahn drinsteckt und sich dann nach der Dissertation irgendwann überlegt, naja, soll ich mich auch auf eine Professur bewerben? Ich war in einer relativ luxuriösen Lage, muss man sagen, weil ich hatte, auch das war wieder so eine Gelegenheit, nach der Dissertation 2 Jahre später schon eine feste Mittelbaustelle, die es ja heute kaum noch gibt. Also ich war eigentlich, könnte man sagen, abgesichert, aber ich habe immer geforscht. Ich habe ja auch andere Themen beforscht, nicht nur die Waldorfschulen, aber kommen wir vielleicht noch zu. Ja, und das war für mich eigentlich immer so ein Ziel, ich möchte schon auch nochmal auf eine Professur. Ja, und da begibt man sich in das Bewerberkarussell und bewirbt sich auf verschiedene Ausschreibungen. Und am Ende hat es bei Zweien geklappt. Ich hatte damals parallel einen Ruf an die Uni nach Essen, wo es auch viele nette Kollegen und Kolleginnen gibt. Aber Bremen hat mich angezogen, weil es eine kleinere Universität war als Essen. Essen, muss man wissen, ist eine der größten lehrerbildenden Universitäten Deutschlands, auch damals schon gewesen. Obwohl das Ruhrgebiet auch durchaus attraktiv ist als Lebensort. Naja, und so bin ich dann nach Bremen gekommen und ja, dann habe ich auch in Bremen ein sehr schönes Umfeld gehabt, habe dort gut arbeiten können, hatte auch dort ein gutes Kollegium, sage ich mal. Und dann kommt man in ein Alter, wo man überlegt, what's next? wo geht's jetzt? Geht's jetzt nochmal wohl hin oder nicht? Ich hatte mich dann zwischenzeitlich mal in der Schweiz beworben. Das hatte aber nicht direkt so geklappt. Da war ich auf Platz 2. War sehr wahrscheinlich auch ganz gut so, weil das hätte nochmal doch einen enormen Wechsel bedeutet für uns auch als Familie. Und ja, und dann gab es halt diese Ausschreibung in Oldenburg. Und die Professur in Oldenburg hat ja schon auch eine bestimmte Ausstrahlung. Auch Hilbert Meyer, der Vorgänger oder der Vorvorgänger auf der Professur, ist jemand, der sehr bekannt ist in der Schulpädagogik, den ich auch schätze, dem ich mich auch verbunden fühle. Ja, also es hatte schon so eine Anziehungskraft. Und dann war für mich auch die Frage, will ich jetzt, bis ich 68 bin, ich war damals Anfang 50, in Bremen bleiben oder mache ich nochmal was Neues? Und da war Oldenburg halt sowohl als Wissenschaftsstandort attraktiv, als auch für mich privat wiederum, weil ich nach wie vor in Bremen lebe und von dort aus gut pendeln kann. Das zeigt auch mal wieder, eine wissenschaftliche Karriere kann nicht am Reißbrett geplant werden, sondern ergibt sich, wie du es schon gesagt hast, aus Gelegenheiten, die man dann ergreifen kann oder eben nicht. Jetzt fragen wir uns natürlich, hast du mal eine Gelegenheit ergriffen, dich ein bisschen zu blamieren? Hattest du mal so einen richtigen Fail auf diesem Weg? Naja, also ich glaube jetzt nicht, dass ich so einen richtigen, sehr stark nachwirkenden Fail hatte. Man hat immer mal wieder so peinliche Situationen, wenn man die falsche Präsentation auf dem Laptop hat zum Beispiel, was aber durchaus ärgerlich ist in der Art, wie ich forsche. Ich forsche ja qualitativ und die Daten, die wir da produzieren, sind aufgenommene Daten. Also wir führen Interviews, aber auch wir machen Videos in Schulen im Unterricht. Das heißt, wir sind eigentlich entdeckende Forscher. Also wir machen teilnehmende Beobachtungen. Das heißt, wir warten auf eine Situation, die uns reinzieht und wo wir dann auf Record drücken und wo wir denken, Mensch, daraus könnte was werden, weil das ist eine sehr signifikante Situation. Dafür braucht man auch ein gewisses Gespür. Und das sind ja auch Settings in der Schule, im Unterricht, in denen wir forschen, die wir ja nicht herstellen, sondern das ist eine Praxis, die fließt so vor sich hin und man muss dann auf der Höhe sein und im richtigen Moment aufzeichnen. Und da kommt es schon öfters mal vor, dass man danach so einem Take sieht, ich habe vergessen, die Aufnahmetaste zu drücken. Das sind also eher die alltäglichen Fehler, die einem dann doch ganz schön viel auch Ärgernis bereiten, so würde ich das sagen. Aber ich glaube nicht, dass ich jetzt einen anderen, größeren Fehler mal gemacht hätte, der mich in Grund und Boden hätte versinken lassen. Nein, das kann ich nicht so sagen. Ich habe jetzt auch gerade gedacht, weil du es angesprochen hast, dass man dann in diesem Moment da sein muss und auf Record drücken muss. Natürlich ist es bei euch ja, also auch wenn ihr vor Ort seid und das eben, naja, ein Feldversuch ist oder ein lebendes, dynamisches System, was ihr da euch anschaut und das vielleicht eben nicht kontrollieren könnt, wie im Experiment. Trotzdem wollt ihr ja Dinge auf die Schliche kommen, die auch so wieder vorkommen werden. Das heißt, selbst wenn du da jetzt nicht auf Record gedrückt hast, solange du selbst dabei warst und es mitbekommen hast und dann denkst, ah, okay, ja, da hatte ich noch nicht drüber nachgedacht vielleicht, das ist spannend und dann gezielt danach suchst, dann wirst du es auch öfter finden wahrscheinlich. Genau so ist das. Das ist im Prinzip so ein Oszillieren zwischen Suchen und Finden oder Setzen und Finden. Also man wird aufmerksam auf etwas und man sucht nach Ähnlichem dann, ne, indem man sich da auf die Praxis einlässt, die sich abspielt. Und einlassen heißt ja auch in der teilnehmenden Beobachtung, dass man versucht, auch ein Teil eben von dem Feld zu werden und die Schwingungen und die Praktiken in dem Feld auch ja ein Stück weit mit denen mitzugehen. Das klingt nach einer sehr spannenden Arbeit, die wir auch dann gleich noch weiter beleuchten wollen. Aber erst, lieber Sebastian, freuen wir uns auch heute wieder auf das Fachwort des Tages. Welchen Begriff aus deiner Forschung dürfen wir heute erraten? Dann würde ich jetzt hier den Begriff der Adressierung euch anbieten. Der Adressierung? Nein, der Adressierung. Unter dem Begriff so würde ich ja verstehen, ich adressiere eine Nachricht, einen Inhalt, was auch immer, an jemanden, das heißt meine Ansprache an etwas. Da das aber zu geradlinig gedacht wäre, sage ich mal, Adressierung bezeichnet eine Form während des Unterrichts, bei der man eben nicht auf eine gesamte Klasse einen Inhalt verteilt und sagt, na, wer könnte denn, meldet euch doch mal, sondern dass ich adressiert jemanden anspreche und sage, was hältst genau du davon, teil mir deine Gedanken mit. Das ist auf jeden Fall sehr schön. Ich war auch sofort bei dem Sender- und Empfängermodell, also eigentlich genau das, was dir quasi zu konservativ gedacht war, Bianca, oder zu offensichtlich. Aber ich bin trotzdem genau dabei, dass ein Lehrinhalt, ich kann nur was transportieren, wenn ich richtig adressiere. Also ich muss meine Zielgruppe kennen, auch durchaus emotional dann eine Bindung aufbauen, sonst habe ich als Lehrerin oder Lehrer auch keine Chance, wirklich effizient Lehrinhalte rüberzubringen. Das wäre mein Tipp. Sebastian, du nickst schon. Also ich mache mir ein bisschen Hoffnung, dass es gar nicht so weit weg war jetzt gerade von uns beiden, von Bianca und mir, aber löse es doch mal auf. Also ihr wart auf der richtigen Fährte, aber der Begriff der Adressierung meint eigentlich die Frage, wie wird dadurch, dass zum Beispiel eine Lehrerin eine Schülerin adressiert, diese Schülerin überhaupt als jemand hervorgebracht? Also es geht um die konstitutive oder subjektkonstitutive Funktion der Adressierung. Also Adressierung ist ein Begriff, der aus auch, so wie wir ihn auch verwenden in der Forschung, aus der Subjektivierungsforschung kommt. Und die Subjektivierungsforschung interessiert sich eigentlich dafür, wie wir zu Subjekten allererst gemacht werden, dadurch, dass wir in sozialen Interaktionen, in Verhältnissen als besondere Jemands, könnte man sagen, angesprochen werden. Ja, also die Adressierung konstituiert das Subjekt, das adressiert wird, in einer bestimmten Weise. Die graue Maus, die wird zur grauen Maus auch dadurch, dass sie immer als eine solche auch angesprochen wird. Also dass quasi die Art und Weise, wie Lehrkräfte mit SchülerInnen sprechen, die SchülerInnen auch als quasi bestimmte SchülerInnen-Subjekte erst hervorbringen, ihnen eine bestimmte Position zuweisen und damit auch bestimmte Unterstellungen eben einhergehen, was Schüler können, was sie nicht können, wie sie im Verhältnis zu anderen zu sehen sind. Und das ist etwas, was uns interessiert, wenn wir auch Unterricht anschauen. Also nicht nur die didaktische Frage, wie wird etwas passend adressiert? Ja, also Inhalte sollten anschlussfähig sein, die sollten zumutbar sein, die sollten korrekt sein, könnte man didaktisch sagen, die sollen gut gezeigt werden, sondern auch, was passiert, wenn ich jemanden in einer bestimmten Weise in so einem Lerngeschehen als jemand erst anspreche und ihn damit quasi zu jemandem mache. Und die Idee ist, wir sind nicht Subjekte immer schon, sondern wir werden immer schon als Subjekte hervorgebracht, zu Subjekten gemacht und dazu müssen wir uns ins Verhältnis setzen. Was ich auch mitnehme jetzt gerade aus dem Fachwort ist das schöne Wort adressabel. Das könnte eines meiner neuen Lieblingswörter werden. Sehr schön. Damit sind wir auch schon mittendrin in deiner Forschung. Wie kann man Schule auch anders denken? Wir haben ja gerade eben schon gehört, du hast promoviert zum Thema Waldorfschulen. Was ist so der große Unique Selling Point an Waldorfschulen und vielleicht auch Montessori-Schulen? Die kennt ja auch noch viele, gegenüber, ich sag mal, traditionellen Schulen. Ein wesentliches Moment, könnte man sagen, ist der Verzicht auf eine zum Beispiel Ziffernbeurteilung, also auf die klassische Leistungsbeurteilung in Form von Ziffernoten. Ein weiterer Aspekt ist sicherlich nochmal die Akzentuierung von pädagogischen Beziehungen. Also dass sozusagen der Beziehungsaspekt zwischen Lehrkräften und SchülerInnen besonders hervorgehoben wird. Dass die Lernkultur, also die Art und Weise, wie im Unterricht gelernt wird, stärker zumindest dem Ziel nach individualisiert ist. Also auf die Einzelnen einzugehen versucht. Das ist etwas, was quasi die verschiedenen Reformschulen miteinander verbindet. Oder auch, dass die Curricula anders sind. Also Waldorfschulen, die Waldorfpädagogik, da ist das ganz besonders, dass eine andere Form des Lehrplans auch dort praktiziert wird, ein Kulturstufenlehrplan. Aber auch in den anderen Spielarten von Reformschulen versucht man ja, also außerunterrichtliche Bezüge herzustellen, Projektlernen zu fördern, das Lernen an außerschulischen Lernorten mit einzubeziehen, auch stärker Persönlichkeitsbildung zu betreiben. All das sind so ja Aspekte, bis hin zu auch, das ist jetzt nicht in der Waldorfschule so, aber in anderen Reformschulen, dass zum Beispiel auch jahrgangsübergreifend gelernt wird, dass es keine Jahrgangsklassen gibt. Diese, sage ich mal, Konstellation, die ist in den unterschiedlichen reformpädagogischen Schulen eben anders. Also die praktizieren jeweils ihre eigene Interpretation dessen. Und jetzt gehst du ja in diese Schulen rein, die also schon ein, je nachdem wie die Schulleitung es auslegt, variables Bild davon hat, wie sie diese Pädagogik betreibt. und arbeitest qualitativ. Das hast du vorhin hervorgehoben. Was heißt das in dem Bezug? Ja, das heißt zunächst mal, dass wir nicht auf standardisierte Erhebungsmethoden zurückgreifen, also Schülerbefragungen mit Fragebögen durchführen oder Tests durchführen, also Leistungstests, solches, das machen wir nicht, sondern qualitativ zu forschen heißt eigentlich eben, sich in das Geschehen hineinzubegeben, zu beobachten. Also Ethnographie ist ein weit verbreiteter qualitativer Forschungsstil, in dessen Zentrum die teilnehmende Beobachtung steht. Ja, also dabei sein beim Geschehen, beobachten, aufzeichnen, Beschreibungen hervorbringen oder eben, was auch weit verbreitet ist, halbstrukturierte Interviews zu führen. Also nicht mit standardisiertem Instrument, mit einem Fragebogen, den zu verteilen und dann nicht zu wissen, wer hat da geantwortet. Also ja, natürlich schon zu wissen, weil es gibt ja dann bestimmte Merkmale, entlang derer man dann das mal rekonstruieren kann, Gruppen bilden kann. Aber hier geht es ja speziell um die Akteure selbst bei uns, mit denen wir Interviews führen, die wir aufzeichnen, die wir dann verschriftlichen, transkribieren und die man dann auch mit entsprechenden Methoden der qualitativen Datenanalyse versucht, wir sagen, sinnrekonstruktiv zu erschließen. So. Das meint eigentlich das qualitative Forschungsparadigma. Also es ist eine entdeckende Forschung, es ist keine hypothesentestende Forschung. Und es ist immer eine Forschung, die in ein Feld hineingeht und versucht zu verstehen, was das Feld zusammenhält, wie die Akteure dafür sorgen, dass das Feld weitergeht, dass es bestehen bleibt und welche Sichtweise die Akteure selbst auf das Feld haben. Also es geht immer um, also ein Fachbegriff ist auch hier, Fremdverstehen. Du zum Beispiel hast ja auch den Primus-Schulversuch in Nordrhein-Westfalen begleitet. Was ist da die Idee? Genau, die Primus-Schulen in Nordrhein-Westfalen, die sind quasi eine neuere Form von Schulreform, könnte man sagen. Das ist ein staatlicher Schulversuch an 5 Schulstandorten in Nordrhein-Westfalen. Und das Besondere an diesen Schulen ist erstmal, dass sie nicht zwischen Primar- und Sekundarstufe trennen. Das sind also Langformschulen, die von Klasse 1 bis Klasse 10 gehen. Also das Übliche, was sicherlich ihr ja auch erlebt habt und auch ich, dass man nämlich am Ende von Klasse 4 sich überlegen muss, wo dann man mal seinen Bildungsweg fortsetzt. Das braucht man dort nicht. Das heißt, das sind Schulen ohne Übergang zwischen Primar- und Sekundarstufe, die zu allen Bildungsabschlüssen führen, also integrierte Gesamtschulen, könnte man sagen. Man kann dort alle Schulabschlüsse erwerben am Ende der Sekundarstufe 1 in Klasse 10. Und es sind Schulen, die nicht nur diese Stufen integrieren, sondern auch die Jahrgänge integrieren. Das heißt, das ist ein weiteres Markenzeichen dieses Schulversuchs, ist es, dass die jahrgangsgemischte Lerngruppen haben. Das heißt also, 1 bis 3 lernen zusammen, 4 bis 6 lernen zusammen. Also die nebeneinander liegenden Klassen werden zusammengeführt zu einer Lerngruppe. So, auch das ist etwas, was aus der Reformpädagogik kommt, beispielsweise aus der Jena-Planpädagogik. Die kennt die Jahrgangsmischung, aber auch Montessori hat Altersmischung als sinnvoll erachtet. Und das Jahrgangsprinzip ist ja letztendlich eine Form der Rationalisierung in der Lerngruppenbildung eben der modernen Schule gewesen oder heute immer noch. Und dagegen hat sie sich und andere haben sich gewendet. Und dieses Prinzip findet man eben auch in den Primusschulen wieder. Ja, es sind inklusive Schulen. Das heißt, dort werden auch Kinder mit sonderpädagogisch statuiertem Förderbedarf unterrichtet. Es sind ganztägige Schulen. Das heißt, man findet eigentlich in den Primusschulen, in den 5 Schulen, das sind ja nur 5, also es ist ein kleiner, feiner Schulversuch, könnte man sagen, da findet man so doch viele der heute gehandelten Veränderungen von Schule. Und wie wirken die sich denn aus? Das ist natürlich jetzt die spannende Frage, denn was wir noch nicht erwähnt haben, dieser Schulversuch ist auf 10 Jahre ausgelegt und alles angefangen hat 2013/14. Das heißt, ja, nächstes, übernächstes Jahr ist da auch Schicht im Schacht. Also zunächst mal zu sagen, dass nach den 10 Jahren jetzt noch nicht Schicht im Schacht ist, weil der Schulversuch gerade verlängert wurde, weil auch die, der Gesetzgeber, das heißt also, der Landtag hat dem zugestimmt, jetzt in Nordrhein-Westfalen, dass die Schulen noch ein paar Jahre kriegen. Für die Schulen ist es sehr wichtig, weil sie sich selbst als erfolgreich erleben und weitermachen wollen. Und auch nicht nur die Kolleginnen und Kollegen, sondern auch die Eltern dahinter stehen. Und insofern kann man sagen, die Schulen sind schon erfolgreich. Die Frage ist ja, was sind jetzt so Indikatoren des Erfolgs? Also wann würde man eigentlich sagen, das sind gute Schulen? Also sind das Schulen, in denen möglichst viele Kinder möglichst viel lernen, in denen kein Kind zurückgelassen wird? Sind das Schulen, in denen die Kinder sich wohlfühlen? Also es gibt ja unterschiedliche Qualitätsindikatoren, über die man sich erstmal verständigen muss. Und was wir sagen können ist, dass was jetzt sozusagen die Leistungen der Schüler angeht, das ist ja etwas, was häufig im Vordergrund steht. Also sind das erfolgreiche Schüler dort? Da ist es ja so, dass nicht wir, sondern wie in allen Bundesländern Lernstandserhebungen durchgeführt werden, wo dann die Schulen miteinander verglichen werden. Und da kommt raus, dass die Primus-Schulen im Vergleich zu Schulen der gleichen Standortklasse, wird immer unterschieden, je nach sozialen Hintergründen der Schüler, dass die sehr gut abschneiden. Und eine andere Kennziffer ist dann immer die Frage von, welche Abschlussempfehlung wird ausgesprochen während der Primarstufe und welcher Abschluss wird dann erreicht, also Zusammenhang von Prognose und Abschluss, könnte man sagen. Und da zeigt sich, dass die Prognosen bei vielen Schülern übertroffen werden. Das heißt, der Anteil von SchülerInnen, die am Ende der 10. Klasse mit dem MSA, mit dem mittleren Schulabschluss, die Schule verlassen, manche von ihnen ja dann eben auch mit dem Qualifikation auch zum Eintritt in die gymnasiale Oberstufe, dieser Prozentanteil ist größer als es sich erwarten ließe aufgrund der Prognosen, die die Schüler bekommen. Was ja schön ist, dann hat die Adressierung an jemanden, den man vielleicht da und da eingeschätzt hätte, nicht unbedingt das Potenzial am Entfalten gehindert, sondern vielleicht herausgefordert. Genau. Jetzt sagtest du, wenn man nicht diese Klassenstufen hat und in allen Altersstufen zusammen unterrichtet, das ergibt sich ja für manche auch zu Hause, wenn man vielleicht Geschwister hat, die jünger oder älter sind, die entweder andere oder die gleichen Schulinhalte hat. Und damit kommen wir auf das Thema Homeschooling. Und in Deutschland haben wir seit 1919 die allgemeine Schulpflicht. Aber man kann seine Kinder theoretisch ja auch in so einem Umfeld zu Hause unterrichten wollen. Und dann kommt nämlich der Begriff pädagogische Laien zum Tragen. Was kannst du uns darüber erzählen? Also mit den pädagogischen Laien beschäftige ich mich weniger im Homeschooling als in der Ganztagsschule. Können wir aber gleich noch zu kommen. Aber das Thema Homeschooling ist in der Tat ein Thema, was mich interessiert und ein Thema, was eigentlich auch sehr vernachlässigt wird in der Forschung. Also ich habe mit Kolleginnen und Kollegen anderer Universitäten da schon wir haben schon so einen kleinen Forschungsverbund mal gegründet und haben überlegt, wie kann man das Thema angehen? Also wie kann man sozusagen auch diese clandestine Szene, kann man nicht reinschauen, die ist ein Stück weit unsichtbar, wie kann man die erschließen, weil das Homeschooling ja etwas Illegales ist. Also hast du ja schon gesagt, in Deutschland gibt es eine Schulpflicht. Das heißt, Eltern sind dazu verpflichtet, ihre Kinder auf Schulen zu schicken. Also die Schulpflicht wird ja vom Schulträger durchgesetzt. Das heißt, jede Stadt, jede Kommune, die Schulen ja hat, eben betreibt, weiß, wer schulpflichtig ist. Und die Kommunen als Schulträger müssen dafür Sorge tragen, dass die Kinder in die Schule gehen. Das ist in vielen anderen Ländern gar nicht der Fall. Da gibt es eine Bildungspflicht. Das heißt, Eltern sind quasi verpflichtet nachzuweisen, dass ihre Kinder also eine gute Bildung bekommen haben. Und das tut man dann dort dadurch, dass diese zu Hause unterrichteten Kinder dann entsprechend an Leistungsüberprüfungen teilnehmen. So, ne? Das heißt also, die Schulpflicht ist was spezifisch Deutsches und führt eben dazu, dass Eltern, die aus welchen Gründen auch immer, da gibt es ja vielfältigste Gründe, warum man das ablehnt, seine Kinder in Schulen zu schicken, das führt dazu, dass Eltern das eben illegal machen und dass Eltern quasi damit auch immer unter Druck stehen und schauen müssen, wie sie sich damit arrangieren. Und viele dieser Eltern verlassen Deutschland und ziehen zum Beispiel in grenznahe Regionen anderer Länder, ins Elsass zum Beispiel, weil man dort eben seine Kinder zu Hause unterrichten kann und sie frei lernen lassen kann. Und das führt halt dazu, dass es in Deutschland nicht so eine Szene gibt, die man gut erforschen kann. Aber zugleich wäre es natürlich wichtig, weil das auch ein interessantes Forschungsthema ist, mal genauer hinzuschauen. Und dann sind wir bei den Laien. Die Eltern sind ja Laien, ja. Also welche Form, welche pädagogische Ordnung eigentlich vergleichsweise zu Hause entsteht, weil es da auch ganz unterschiedliche Spielarten gibt. Also es gibt Eltern, die zu Hause versuchen, sowas wie Schule zu machen. Also auch eine quasi geordnete Lernumgebung herbeizuführen und selbst dann auch als Vermittlungspersonen auftreten. Und es gibt aber auch die Freilerner, im Unterschied zu den Homeschoolern, die Homeschooler machen Schule zu Hause, wenn man das ein bisschen platt sagt, die Freilerner, die lassen ihre Kinder frei lernen. Die bieten ihren Kindern nicht in der Weise, nicht bieten schon, sie verpflichten sie nicht, jeden Tag mit ihnen zusammen Unterricht zu machen, sondern dort wird ein Stück weit eine anregende Atmosphäre geschaffen. Die Kinder haben die Möglichkeiten, dann zu lernen, wenn sie lernen wollen. Und diese quasi Formen von pädagogischen Ordnung, würden wir sagen, unter Bedingungen des häuslichen Lernens zu rekonstruieren, das wäre ein ganz spannendes Forschungsthema, ist aber eben aus forschungsethischen Gründen schwierig. Ich hatte jetzt gerade auch mit einer Kollegin zusammen eine Promotion betreut, also ein junger Kollege, der über das Thema promoviert hat und der hat sich auf Interviews gestützt mit Eltern. Wir würden natürlich gerne ethnografisch dort forschen, also teilnehmende Beobachtung zu Hause, bei denen zu Hause machen. Man ist dann auf einmal, geht man da rein in ein Feld, das macht was mit dem Feld. Ja, mit dem Feld macht es das möglicherweise, dass es auffällig wird. Ja, und zum Teil sind diese Eltern sehr darum bemüht, nicht aufzufallen. Also man stellt sich vor, man geht mit seinem schulpflichtigen Kind vormittags in den Supermarkt einkaufen. Dann fällt auf, dass das Kind nicht in der Schule ist, je nachdem, wo man wohnt und bekannt ist oder so. Also es sind schwierige Existenzbedingungen auch für diese Eltern und deswegen ist das ein für die Forschung auch riskantes und auch für die Beforschten riskantes Thema. Also eine richtige Detektivarbeit sozusagen. Ein Forschungsfeld, was es eigentlich gar nicht geben dürfte in Deutschland. Und das zeigt natürlich auch, dass man, du hattest eben schon gesagt, es gibt sicherlich halt auch viele gute Gründe, das so machen zu wollen. Und das wirkt auf mich jetzt erstmal so, als wäre doch dann die Bildungspflicht die vernünftigere Alternative. Wobei, auch das hast du gerade schon gesagt, bei freien Lernern zum Beispiel, die Grenze ist dann natürlich fließend. Bildungspflicht, wie ist das dann definiert? Schulpflicht ist, naja, sehr klar und eindeutig, aber Bildungspflicht, ab wann bin ich der als Elternteil dann nachgekommen? Ja, also Bildungspflicht wird in der Regel halt durch regelmäßige Leistungsstandmessungen eben überprüft. Das ist in den Ländern ganz unterschiedlich geregelt, aber natürlich entsteht für, sage ich mal, diese Eltern, die jetzt eher der Freilerner-Szene zuzurechnen sind und wirklich sagen, die Kinder sollen dann lernen, wenn sie Lust darauf haben, entsteht für die natürlich eine besondere Situation. Andererseits muss man sehen, also wir gehen schätzungsweise von so 1500 Familien aus, die das machen in Deutschland und die sind sehr vielgestaltig, sehr unterschiedlich. Ja, und es gibt auch Kinder, die so Wechselbiografien haben, die zum Beispiel in der Schule waren, dann aus der Schule rausgehen, zu Hause beschult werden und später wieder in die Schule reingehen. Auch das wäre ein interessantes Phänomen, was man untersuchen könnte. Und das haben wir ja teilweise ein bisschen eben durch Corona. Da sind viele unfreiwillig zu den Homeschoolern geworden und man hatte Wechselunterricht oder nur ein paar Stunden, das eine Kind den einen Tag, das andere den anderen. Wie blickst du da draus und was nehmen wir da vielleicht aus der Pandemie mit? Das wird häufig nur unter dem Aspekt der Digitalisierung diskutiert. Also natürlich kann man sagen, das war sozusagen die größte Lehrerfortbildung, die Deutschland je gesehen hat. Und die hat dazu geführt, dass das System ein Stück weit aufgeschreckt wurde, aufgestört wurde, dass die einzelnen LehrerInnen auch zu einem relevanten Teil extrem unter Veränderungsdruck gesetzt wurden. Eben eine digitale Infrastruktur musste geschaffen werden und die Kolleginnen und Kollegen mussten auch lernen, diese digitalen Medien zu nutzen. Das ist in Bundesländern unterschiedlich gut gelungen. Ich komme ja aus Bremen, da kann man sagen, da ist das zumindest, was die Infrastruktur angeht, ganz gut. Hat das ganz gut funktioniert, weil alle Schüler und alle Lehrer iPads bekommen haben. Und natürlich muss aber das eben auch entsprechend eingebunden sein in die Kompetenzen der Lehrkräfte, damit auch angemessen umgehen zu können. Und das ist natürlich etwas, worum sich die Diskussion heute sehr stark dreht. Und ich würde halt sagen, was man ja aus der Corona-Zeit auch lernen kann, ist, dass man möglicherweise ganz andere Unterrichtssettings auch pflegen kann. Also eben, was du gesagt hast, Wechselunterricht, Unterricht in halber Klasse, ja, hybride Formen des Unterrichts, auch vor dem Hintergrund der Individualisierung von Lernen, aber auch der Förderung von kooperativen Lernprozessen in kleineren Schülergruppen, der besonderen Förderung von SchülerInnen, die aus welchen Gründen auch immer Benachteiligungen haben in der Schule, Lernrückstände haben. Und das ist das, was du vorhin, Steffen, mit dem Stichwort Flexibilisierung angesprochen hast. Also Und das gerät ein bisschen in Vergessenheit, wenn man jetzt sozusagen über die Lehren aus Corona für Schule diskutiert, geht es eigentlich immer um die Digitalisierung von Unterricht. Es geht um Lern-Apps, es geht um, weiß ich nicht, solche Geschichten. Aber quasi auch die soziale Organisation von Lerngruppen sich nochmal genauer anzuschauen und die Flexibilität, die da besteht, unterschiedliche Lerngruppenkonstellationen zu bilden, um den Schülern in ihren Bedürfnissen auch gerecht zu werden. Aber auch, finde ich, die Frage, wie man Schule öffnen kann, welche anderen Lernorte es zum Beispiel noch gibt. Ich muss da einmal dazwischen gehen, weil wir sind da natürlich auch bei dem Stichwort Bildungsgerechtigkeit. Auch das wurde sehr stark jetzt diskutiert. Es ist natürlich vielen Familien aufgefallen oder allen eigentlich aufgefallen. Das hat Corona in dem Sinne nochmal verstärkt. Und das kann man natürlich, dieses Thema kann man natürlich viel größer ziehen. Jetzt ist es ja auch eine sehr deutsche Erfindung, dass wir so ein dreigliedriges System haben mit Hauptschule, Realschule und Gymnasium, wo dann ja schon eben nach der 4. Klasse, was ja dann auch in den Reformschulen anders ist, wie wir eben schon gehört haben, selektiert wird und die Leute einer Schulform zugeordnet werden. Und wenn man dann einmal der Hauptschule zugeordnet wurde, ist es natürlich sehr schwierig, dann irgendwie noch studieren gehen zu können, vielleicht 10 Jahre später. Wie blickst du da drauf? Ist das überhaupt wirklich eine deutsche Erfindung? Gibt es das im europäischen Ausland? Und wenn nein, sollten wir uns als Deutschland nicht vielleicht auch irgendwie langfristig davon trennen? Also sicherlich ist es so, dass es in allen Ländern dieser Welt einen Zusammenhang gibt zwischen der sozialen Ungleichheit oder dem System sozialer Ungleichheit und dem Bildungserfolg von Heranwachsenden. Allerdings ist es eben in Deutschland in einer besonderen Weise nochmal durch Strukturbedingungen begründet, weil wir eben eine sehr frühe Trennung haben. Also das eine ist ja sozusagen der Zeitpunkt der Unterscheidung nach der 4. Klasse. Das ist in ganz vielen Ländern wesentlich später, dass sich da die Wege trennen der Schüler, dass es unterschiedliche Anschlussoptionen gibt. Das ist das eine. Und das andere ist eben diese überkommene Struktur des dreigliedrigen Schulsystems, was es ja jetzt auch gar nicht mehr so in dieser Reinheit gibt, weil wir in, sage ich mal, in fast allen oder eigentlich in allen Bundesländern einen Trend haben, dass die Hauptschule eben an Bedeutung verloren hat. Die Hauptschule ist nicht mehr eine Wahlschule, ja, sondern das ist eben ein Auffangbecken für bestimmte Schüler aus bestimmten Milieus, denen systematisch Chancen vorenthalten werden. Und wir haben ja heute stattdessen eben ein vielgliedriges Schulsystem, weil sich neben diesen drei Schulformen und der Gesamtschule, die es ja auch schon seit den 1970er Jahren in Deutschland gibt, wenn auch nicht in dieser Ausdehnung, neue Sekundarschulformen entstanden sind. Ne? Also wo eben Bildungsgänge integriert werden und in einigen Bundesländern auch die Hauptschule abgeschafft wurde, gibt es keine Hauptschule mehr. In Niedersachsen ist das jetzt nicht der Fall in der Weise, aber in anderen Bundesländern zum Beispiel ist das passiert. Und insofern kann man nur sagen, auf mittelfristige Sicht werden wir ein eher zweigliedriges Schulsystem haben. Es gibt keinen Anlass zur Sorge für das Gymnasium. Das Gymnasium ist der Königsweg zum Abitur immer noch und die beliebteste Schulart Deutschlands und auch eine Schulart, die eine enorme Lobby hat. Und von daher müssen wir uns keine Hoffnung machen, dass da sich irgendwas ändert oder wir brauchen auch keine Befürchtung zu haben, dass dem so ist, je nachdem, wie man sich bildungspolitisch positioniert. Genau. Aber wir werden daneben letztlich eine weitere Schulform haben. In manchen Bundesländern ist das schon so. Bremen gibt es ein zweigliedriges Schulsystem oder ein Zwei-Wege-Schulsystem. Von Alternativen zum Gymnasium, die vollwertig sind. Und das ist eigentlich das Wichtige. Also, dass man neben dem Gymnasium integrierte Schulformen hat, die im Prinzip nicht weniger Optionen anbieten als Gymnasien, sondern eigentlich mehr Optionen. Ne? Also die Wege. Also es ist immer noch was im Wandel, weil man das perfekte Schulsystem noch nicht gefunden hat. Das deutsche Schulsystem wird ja auch oft kritisiert, aber du als Forscher guckst ja eben deskriptiv, also beschreibend auf Schul- und Unterrichtskonzepte. Wenn du dir jetzt aber trotzdem langfristig eine Entwicklung wünschen dürftest, wie würden denn die Schulen in Deutschland aussehen in 10, 20 Jahren? Gäbe es da noch Noten? Also Schulen, die sich öffnen zu anderen Lernorten und Kontexten, wäre für mich ein ganz wichtiger Punkt. Also Schule nicht als ein Gebäude, was irgendwie 4 Mauern hat und zu ist, sondern eine Schule, die sich als Teil des Gemeinwesens versteht und sich öffnet hinein in den Sozialraum. Eine Schule, die Unterricht in einer Form praktiziert, wo viel Interaktion stattfindet, also wo die SchülerInnen viel in gemeinsames, kollaboratives Arbeiten gebracht werden. Also Individualisierung ist schön und gut, aber es muss immer auch die Balance hergestellt werden zu kooperativem Lernen. Denn später auf dem Lebenslauf muss natürlich teamfähig stehen. Ja, teamfähig, natürlich. Also man könnte sagen, auch das ist ja, sind bestimmte Kompetenzen, die heute abgefordert und erwartet werden. Aber es geht ja auch einfach darum, zu sehen, dass alles, was wir lernen, wir auch dadurch lernen, dass wir mit anderen zusammen lernen. Also es geht nicht nur um Employability, also um Beschäftigungsfähigkeit oder um eine ökonomisierte Sicht auf Schule. Was müssen die Abgänger können, damit wir sie gut verwerten können? Es geht auch schon um eine pädagogische Einsicht, dass Lernen auch oft heißt, mit und voneinander zu lernen und nicht quasi einsam nur für sich zu lernen. Ja? Also so diese soziale Seite von Lernprozessen, die erscheint mir sehr wichtig und die erscheint mir manchmal etwas aus dem Blick zu geraten, wenn man sehr stark so individualisierende Lernformate in den Vordergrund rückt und vertritt. Also ich finde, das muss in der Balance sein. Ich würde sagen, das ist ein schöner Schlusspunkt, ein schöner Ausblick. Wir sind gespannt, wie das Schulsystem sich in Deutschland weiterentwickeln wird und sind damit am Ende der Folge und sagen vielen Dank, lieber Sebastian, dass du da warst. Gerne. Ich danke euch für die Einladung und das anregende Gespräch. Sehr gerne. Und wir hoffen, ihr da draußen habt auch wieder etwas gelernt. Und wir sagen euch vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei Hirn gehört, Oldenburger Wissensschnack. Dieser Podcast wird gefördert durch die Universitätsgesellschaft Oldenburg und die Jadehochschule in Oldenburg. Er ist eine Initiative des Oldenburger Netzwerks Wissenschaftskommunikation, zu dem sich verschiedene regionale Forschungsinstitutionen verbunden haben. Dazu gehören die Jadehochschule Wilhelmshaven-Oldenburg-Elsfleth, die Karl-von-Ossietzky-Universität Oldenburg mit dem Zentrum für Lehrkräftebildung, Didaktisches Zentrum und dem Forschungszentrum Neurosensorik, das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, das Schlaue Haus Oldenburg, das Office, Institut für Informatik, das European Science Communication Institute, das Oldenburger Energiecluster und das Landesmuseum Natur und Mensch Oldenburg.